pur, jung und stur, Originale und keine Kunstfigur. Unten durch bei neidischen Leckern, Presse und Rapper. Yoshi bringt die Bretter, entschuldige mich, ich bumse sie nur. Asozial wie Twin, der noch King, wenn's um Einsatz geht. Live zersehen, Zeit vergeht. Auch wenn jeder weiß, Mode ist plötzlich Kleider trägt. Ich fahr mein Film, ist der letzte am Zeiger dreht. Wir beide sind verschieden, der Unterschied ist der. Du bist unzufrieden, ich bin unzufriedener. Schau, du willst 100 Riesen, ich will 100 Riesen mehr. Du hast Hunger wie ein Mensch, ich hab Hunger wie ein Bär. Wir beide sind verschieden, ich weiß, es ist nicht fair. Du lässt dich verbiegen, doch gehst überwiegend leer aus. Sag, hast übertrieben, ich noch übertrieben, yeah. Du hast Hunger wie ein Mensch, ich hab Hunger wie ein Bär. Ich hab Hunger wie ein Bär. Hunger pur, alles was du hörst, wenn du mich hörst. Sorry, wenn es dich, nein, Pech, wenn es dich stört. Konkurrenz ist Konkurrenz, das hier ist sowas wie die Kondolenz. Für jeden, der meinte, es würde ihn nicht stören. Du nennst mich Loser, Konsequenz ist die Konsequenz. Ich nenn dich Bruder, wenn du mir PIN für dein Konto nennst. Ihr wolltet so kein Ding, ich wollte mich zurückhalten, aber sie zwingen mich, keine Kompetenz. Enttäuscht von Rules, eher noch von der Juice. Das Plättchen ist sowieso nur Dreck im Fach für den Schuh. Noch gestern war alles gut, Gespräche waren ganz okay. Dann liest du das Interview und denkst dir, Alter, was geht. Wir beide sind verschieden, der Unterschied ist der. Du bist unzufrieden, ich bin unzufriedener. Schau, du willst 100 Riesen, ich will 100 Riesen mehr. Du hast Hunger wie ein Mensch, ich hab Hunger wie ein Bär. Wir beide sind verschieden, ich weiß, es ist nicht fair.